Ich grüße euch all, die sich heute hier versammelt haben. Und ich möchte euch eins mitteilen. Wir versammeln uns heute nicht, um zu trauern auf das, was war. Es ist nicht eine Perspektive des Trauers. Es ist eine Perspektive des Widerstands. Eine Perspektive der Hoffnung. Eine Perspektive des Kampfes des palästinensischen Volks. Gegen die Okkupatoren, gegen die Unterdrücker und Unterdrückerinnen dort, gegen diese zionistische Übermacht. Deswegen versammeln wir uns heute. Und ich werde das nochmal auf Arabisch sagen. Nahnu huna najtami' min muntalaq nidal wa muqawama wa laysa min muntalaq hidad ala ma mada. Dhahaba ma mada wa thawra ma zalat mustamirra hatta tahrir kamil al-turab al-filistini. Tahya Filistin! Und deshalb möchte ich gerne den Menschen um uns hier mitteilen, dass wir hier nicht Antisemiten sind und dass wir diese inflationäre Benutzung des Begriffes Antisemitismus nicht dulden und nicht akzeptieren. Wir sind Antizionisten, wir sind gegen Besatzung, gegen Genozide, gegen Unterdrückung und gegen das Treten mit Füßen der Menschenrechte seitens des zionistischen Regimes, des sogenannten zionistischen Konstrukts Israel. Nein, wir wollen niemanden ins Meer schmeißen. Wir kämpfen für ein freies, gerechtes, gleichberechtigtes Palästina, in dem alle leben können und befreit und ohne Unterdrückung, ohne Besatzung, wo alle Menschen gleich sind. Wir weigern uns, dies hinzunehmen, dass wir so dargestellt werden, als wären wir blutrünstig. Nein, wir sind nicht blutrünstig. Blutrünstig sind diejenigen, die sich auf der anderen Seite versammelt haben, Nachfahren und Nachkommen von Nazi-Deutschland, die uns beibringen wollen, was Antisemitismus ist. Schämt euch, ihr seid die wahren Nazis. Nazis, schämt euch, schämt euch, schämt euch. Eure Eltern, eure Großeltern haben damals die Augen davor verschlossen und haben gesagt, nein, wir sehen nicht, dass hier Genozide passieren. Über 6 Millionen Juden, über 6 Millionen Menschen, Roma, Sinti, auch Deutsche, sind ermordet worden in Konzentrationslagern mithilfe eurer Eltern, eurer Großeltern. Und ihr wollt uns erzählen, was Antisemitismus ist. Ihr wollt uns erzählen, was Genozide sind. Nein, wir wollen euch erzählen, dass ihr euch schämen sollt für das, was ihr heute tut. Ihr verschließt die Augen vor Unrecht. Ihr seid die wahren Nazis. Und ihr haltet die Nazi-Tradition wieder immer noch am Leben. Ihr seid die Nazis. Nazis und Antisemiten. Ihr seid Antisemiten, seid ihr. Und ihr zertretet auch die Menschenrechte mit Füßen, indem ihr einfach blind durch die Gegend herumläuft, wie eure Eltern und Großeltern, die in KZs Wache gehalten haben. Schämt euch!